Kundgabe 3159b. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1944. Prüfen der Glaubenslehren. Spaltungen. Das Wissen, das sich der Mensch auf verstandesmäßigem Wege angeeignet hat, ohne Anruf Gottes um Erleuchtung des Geistes, weiset viele Lücken auf und kann darum nicht als zusammenhängend bezeichnet werden. Deshalb können noch Themen ungeklärt sein, und gerade diese sind es, die Anlass geben zu zweifeln, weil sie von verschiedenen Vertretern auch verschieden erklärt werden. Und nun ergibt es sich von selbst, dass die verschiedenen Ergebnisse auch gegeneinander abgewogen werden müssen von dem, der nur die Wahrheit annehmen will. Menschliches Wissen ist niemals unantastbar. Und dass es sich in Streitfragen immer um menschliches Wissen, um menschliche Auslegungen handelt, geht schon daraus hervor, dass darüber gestritten wird. Denn die reine Wahrheit, deren Urheber Gott ist, stimmt immer überein und wird keine verschiedenen Ergebnisse aufweisen. Die reine, von Gott vermittelte Wahrheit wird von einem Menschen, der weder guten Willens noch wahrheitsverlangend ist, schon verbildet empfangen, weil dessen Gedanken von schlechten Kräften beeinflusst werden, die ihn verwirren und ihm das Dargebotene unverständlich machen. Wie umgekehrt der Mensch, der ernstlich nach Wahrheit strebt, auch verbildetes Wissen anzweifelt. Es gibt ihm nicht die volle Sicherheit der Wahrheit, und er unterzieht es daher einer Prüfung, vorausgesetzt, dass ihm diese Prüfung nicht untersagt ist und bedingungsloses Annehmen gefordert wird, was aber immer und ohne Widerruf Werk des Satans ist. Denn niemals wird es vor Gott ein Unrecht sein, ernstlich nach Wahrheit zu streben. Und zu diesem Streben gehört es, dass der Mensch Stellung nimmt zu dem, was ihm als Wahrheit geboten wird. Es soll sich auch der Mensch nicht danach richten, was andere für Wahrheit halten, sondern selbst sich sein Urteil bilden, besonders wenn von ihm gefordert wird oder er sich selbst dazu erbietet, ein Wissen zu verbreiten und die Mitmenschen zu belehren. Dem demütig um die Gnade Gottes bittenden Menschen versagt Gott seinen Beistand nicht. Ob aber der in der Welt hochgeachtete oder weltlich hohe Stellung bekleidende Wissenschaftler, sei er geistig oder irdisch tätig, in tiefster Demut sich vor Gott als dem alleinigen Geber der Wahrheit beugt und also die erste Voraussetzung zum Empfangen derer gegeben war, das muss angezweifelt werden, sowie seine Lehre nicht lückenlos Aufschluss geben oder im Widerspruch stehen zueinander. Solange es Spaltungen gibt und verschiedene Auslegungen, ist auch der Irrtum vertreten, weil es nur eine Wahrheit gibt. Und um diese eine Wahrheit zu ergründen, ist also der Mensch genötigt, sich selbst in Verbindung zu setzen mit der ewigen Gottheit, sie um Erleuchtung des Geistes zu bitten und durch einen gottgefälligen Lebenswandel sich würdig zu machen, von ihm direkt belehrt zu werden. Doch Gott weiß es, in welcher Weise und in welcher Form er den um Wahrheit ringenden und bittenden Menschen unterweiset. Jedoch immer wird das Endergebnis reine Wahrheit sein, weil Gott will, dass seine Geschöpfe in der Wahrheit stehen und er ihnen diese auch zuleitet, je nach ihrem Willen. Amen.